Unsere Realität, einschließlich der Menschen darin, ist ein Spiegel unseres Denkens. Das Gleiche gilt für Zuschreibungen anderer. Würden Sie sich von Witzen über Ihre geringe Körpergröße angegriffen fühlen, wenn Sie 1,80 Meter groß wären? Wahrscheinlich würden Sie die nicht einmal registrieren. Wenn doch, fänden Sie die Sprüche wohl eher seltsam. Doch wenn man Sie damit neckt, herrisch zu sein, und Sie tief in Ihrem Inneren befürchten, das treffe zu, erregt das Ihre Aufmerksamkeit. Es bedeutet auch, dass derjenige, der Sie damit neckt, ebenfalls herrisch ist, wenn er es an Ihnen bemerkt. Aber das ist nicht Ihr Problem. Sie umgeben sich immer mit dem, worauf Sie Ihren Fokus richten. Wenn Ihre Aufmerksamkeit, bewusst oder unterbewusst, bestimmten Ansichten darüber gilt, wer Sie sind oder wie Sie nicht sein wollen, dann sind Sie ein Magnet für Menschen, die diese Eigenschaften spiegeln. Daher tappen Sie, wenn Sie sich eines Freundes, der sich hintergeht oder nicht gut für Sie ist, erwehren oder ihn gar aus Ihrem Leben verbannen müssen, in eine selbstgelegte Falle. Sie wollen demjenigen nicht wehtun, klammern sich an seine positiveren Eigenschaften oder befürchten das Schlimmste, wenn Sie ihn nicht so hinnehmen, wie er ist. Es ist ganz egal, wie lange Sie mit jemandem befreundet sind oder wie leid er Ihnen tut, ob er Ihnen schon 8 Millionen Mal geholfen hat oder wie lustig, erfolgreich, gut aussehend, beflügelnd, verzweifelt, einschüchternd, vernetzt, genial oder hilflos er ist. Der Grund, warum es Ihnen schwerfällt, ihm die Stirn zu bieten, hat damit gar nichts zu tun. Das eigentliche Problem ist, dass Sie Ihre einengenden Überzeugungen in Bezug auf sich selbst überdenken müssen. Sie finden Ausreden, warum Sie sich nicht mit der anderen Person auseinandersetzen können. Denn damit weichen Sie Ihren eigenen Problemen aus. Ihren Problemen damit, für sich selbst einzutreten. Es geht nie um die anderen. Es geht darum, ob Sie glauben, dass Sie es wert sind, geliebt und so gesehen zu werden, wie Sie wirklich sind. Wenn wir uns selbst hinten anstellen, um das schlechte Verhalten anderer zu unterstützen, geht das oft auf ein und denselben Impuls zurück. Wir sträuben uns dagegen, dem anderen das Leben schwerer zu machen, als er es uns macht. Das klingt nicht gerade nach Selbstliebe, oder? Mit das Leben schwer machen meine ich übrigens, sich zu weigern, in das Spiel einzusteigen und nicht sich genauso fies zu verhalten. Es geht hier nicht darum, etwas Auge um Auge heimzuzahlen und sich so auf ein niedrigeres Niveau hinabzubegeben, sondern darum, für das höhere Selbst einzutreten. Selbst wenn das zur Folge hat, dass Ihr Gegenüber enttäuscht ist, sich verletzt fühlt, beleidigt ist, Sie für verrückt erklärt. Zollen Sie sich selbst gegenüber Respekt, statt Ihr von Unsicherheit geprägtes Bedürfnis, geliebt zu werden, zu nähren. Dieses Verhalten ist unglaublich mächtig. Denn wenn Sie sich selbst so sehr lieben, dass Sie um jeden Preis für Ihre Wahrheit eintreten, profitiert jeder davon. Dann ziehen Sie Dinge, Menschen und Gelegenheiten an, die Ihrem tatsächlichen Selbst entsprechen. Das macht viel mehr Spaß, als sich mit einem Haufen nerviger Energiesauger abzugeben. Weigern Sie sich, in das Spiel anderer Leute einzusteigen, indem Sie es ablehnen, andere fertig zu machen, über die Ungerechtigkeit der Welt zu jammern und so weiter. Dadurch erhöhen Sie nicht nur Ihre Frequenz, sondern geben den Drama-Queens dieser Welt ebenfalls die Chance, über sich hinauszuwachsen. Sonst vergeuden die ihre Zeit eben nur mit gewöhnlichen Spielchen. Entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind. Damit enttäuschen Sie die ganze Welt. Wir alle kennen Menschen, die sich von niemandem etwas sagen lassen. Nie. Wir schauen mit großen Augen zu ihnen auf und kämen nie auf die Idee, so blöd zu sein, ihnen mit unserem GS zu kommen oder ihre Aussagen in Frage zu stellen. Warum? Weil wir sie respektieren und oft etwas eingeschüchtert sind. Aber auf eine gesunde Art und Weise. Und warum respektieren wir sie? Weil sie sich selbst respektieren. Wie können Sie nun also Ihre albernen Projektionen und Vorurteile loswerden und die Welt mit Ihrem höchsten, selbstbewusstesten Selbst beehren? Erstens. Gestehen Sie sich Ihre hässlichen Eigenarten ein. Werden Sie sich der Dinge bewusst, die Sie an anderen Menschen aufregen. Nutzen Sie diese als Spiegel, statt sich darüber zu beschweren, sie zu verurteilen oder in die Defensive zu gehen. Vor allem, wenn Sie etwas so richtig in Rage versetzt. Seien Sie ehrlich zu sich. Verfügen Sie selbst über diese Eigenschaft? Oder enthält sie bestimmte Elemente, von denen Sie ungern zugeben, dass Sie sich darin wiedererkennen? Erinnert die Eigenschaft Sie an etwas, das Sie aktiv unterdrücken wollen oder vermeiden? An etwas, dessen Gegenteil Sie anstreben? Von dem Sie sich bedroht fühlen? Entdecken Sie die Faszination der Reizmittel in Ihrer Umgebung, statt wütend darauf zu reagieren. Und lernen Sie. Zweitens. Hinterfragen Sie Ihre hässlichen Eigenarten. Sobald Sie festgestellt haben, welchen Teil Ihrer selbst Sie auf die Person projizieren, die Sie gerade bis aufs Blut reizt, können Sie mit dem Loslassen beginnen. Stellen Sie sich zunächst einige einfache Fragen und nehmen Sie den einschränkenden und falschen Geschichten, die Sie schon ewig mit sich herumschleppen, den Stachel. Wenn Sie sich darüber ärgern, dass ein Freund, der immer zu spät kommt, schon wieder unpünktlich ist, löst das bei Ihnen etwas aus. Weil Sie meinen, zu wissen, wie Menschen mit Zeit umzugehen haben? Drehen Sie diese Annahme um und fragen Sie sich, in welcher Hinsicht bin ich immer zu spät dran oder rücksichtslos oder unzuverlässig? Vielleicht auch, in welcher Hinsicht bin ich zu streng oder kontrollwütig? Wenn Sie die Antworten gefunden haben, überlegen Sie, wie muss ich sein, um mich nicht über diese Situation aufzuregen? Nehmen wir mal an, Sie haben anhand der oben beschriebenen Methode herausgefunden, dass Sie viel strenger sind, als Sie zugeben wollen. Das ist eine wertvolle Information. Jetzt wissen Sie, dass Sie auch mal locker lassen müssen, um glücklicher zu sein. Vor allem nicht von denen, die bewiesen haben, dass Sie darauf keinerlei Rücksicht nehmen. Achten Sie darauf, in welchen Bereichen Sie lächerlich viel fordern, nur weil es zur Gewohnheit geworden ist und nicht, weil es notwendig wäre. Fragen Sie sich immer wieder, kann ich hier loslassen? Indem wir uns unseres Handelns bewusst werden, können wir die Beweggründe erforschen und uns dann dazu entschließen, das Verhalten beizubehalten oder aufzugeben, statt blind aus Gewohnheit zu agieren. Was habe ich davon, so zu sein? Wie schon in Kapitel 17 erläutert, tun wir nichts, ohne davon zu profitieren. Auch wenn es sich um einen falschen Gewinn handelt. Legt man diese Annahme zugrunde, ist Ihre übermäßige Strenge auch von Nutzen. Oder dass Sie immer pünktlich sind, Ihre Arbeit erledigen und so weiter. Doch einige der Vorteile schlagen auch negativ zu Buche. Sie setzen Menschen unter Druck, um ihren Willen zu bekommen. Und sie behalten Recht, wenn jemand etwas vermasselt. Was oft genug passiert, wenn sie die Strenge richtig einsetzen. Sie sind derjenige, der die Kontrolle hat. Sobald Sie diese falschen Belohnungen erkennen, können Sie das Verhalten als das sehen, was es ist. Etwas, das nicht dem entspricht, wie Sie wirklich sind und zu sein anstreben, geben Sie es, wenn nötig, auf.